so veränderte sich in dieser Stunde die Sache Reinekens völlig. Er machte sich los und seine Verkläger wurden zu Schanden. Er wusste sogar, es tückisch zu lenken, dass man dem Bären ein Stück von seinem Felle herabzog, Fuß breit, Fuß lang, dass auf die Reise daraus ihm ein Ränzel fertig würde. So schien ihm zum Pilger wenig zu fehlen. Aber die Königin bat er, auch Schuh ihm zu schaffen und sagte, »Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren Pilger. Helfet mir nun, dass ich die Reise vollbringe. Isegrim hat 4 tüchtige Schuhe. Da wäre es wohl billig, dass er ein paar mir davon zu meinem Wege verließe. Schafft mir sie, gnädige Frau, durch meinen Herrn, den König. Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein paar von den ihren, denn als Hausfrau bleibt sie doch meist in ihrem Gemach.« Diese Forderung fand die Königin billig. »Sie können jedes wahrlich ein paar entbehren.« So ward es entschieden. An den vorderen Füßen verlor Herr Isegrim jetzt so seine Schuhe bis an die Knorren. Desgleichen verschonte man Frau Gieremund nicht. Sie musste die hintersten lassen. So verloren sie beide die Haut und Knorren der Füße, lagen erbärmlich mit Braunen zusammen und dachten zu sterben. Aber der Heuchler hatte die Schuh und das Ränzel gewonnen, trat herzu und spottete noch, besonders der Wölfin. »Liebe Gute, da seht, wie reizend, wie zierlich eure Schuhe mir stehen. Ich hoffe, sie sollen auch dauern.« Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen. Sie konnte fast nicht reden, doch griff sie sich an und sagte mit Seufzen, »Unsere Sünden zu strafen, lässt Gott euch alles gelingen.« Nun beschäftigte sich der Heuchler am anderen Morgen gleich die Schuhe zu schmieren, die seine Verwandten verloren, eilte dem Könige noch sich vorzustellen, in Demut. Und es hatte der König den Widder zu seinem Kaplane. Alle geistlichen Dinge besorgt er, es braucht ihn der König auch zum Schreiber, man nannt ihn Bellün. Da ließ er ihn rufen. »Leset sogleich, Bellün, mir etliche heilige Worte über Reineken hier, ihn für die Reise zu segnen, die er vorhat. Er geht nach Rom und über das Wasser. Hänget das Ränzel ihm um und gebt ihm den Stab in die Hände.« Ängstlich kraute Bellün sich hinter den Ohren. Er scheute seines Königes Zorn und fing sogleich aus dem Buch an, über den Pilger zu lesen. Doch dieser achtet es wenig. Falsche Tränen liefen dem Schelmen die Wangen herunter und benetzten den Bart, als fühlt er die schmerzlichste Reue. Freilich schmerzte es ihn auch, dass er nicht alle zusammen, wie sie waren, ins Unglück gebracht und 3 nur geschändet. Und so ging er dahin, mit stillen, frommen Gebärden, mit einfältigem Wesen, als wüsste es eben nicht anders. Sämtliche Tiere folgten ihm nach. Auf des Königs Befehle sollten sie Reineken erst ein Stückchen Weges begleiten. Und es hatte der Schelm sich so ängstlich und traurig gebärdet, dass er manchen gutmütigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe der Hase besonders war sehr bekümmert. »Wir sollen, lieber Lampe, uns scheiden nun. Und sollen wir scheiden. Möcht es euch und Bellün dem Widder heute belieben, meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln. Ihr würdet mir durch eure Gesellschaft die größte Wohltat erzeigen. Ihr seid angenehme Begleiter und redliche Leute. Jedermann redet nur Gutes von euch. Das brächte mir Ehre.« Also konnte er mit Lob der beiden Schwäche betören. Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus, die Burg. »Hier bin ich zu Hause, ihr Lieben. Bleibt hier draußen, Bellün, und lasst die Gräser und Kräuter nach Belieben euch schmecken. Es bringen diese Gebirge manche Gewächse hervor, gesund und guten Geschmackes. Lampen nehme ich mit mir. Doch bittet ihn, dass er mein Weib mir trösten möge, die schon sich betrübt. Und wird sie vernehmen, dass ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweifeln.« Süße Worte brauchte der Fuchs, die 2 zu betrügen. Lampen führt er hinein. Da fand er die traurige Füchsin liegen neben den Kindern, von großer Sorge bezwungen, denn sie glaubte nicht mehr, dass Reineke sollte vom Hofe wiederkehren. Nun sah sie ihn aber mit Ränzel und Stabe. Wunderbar kam es ihr vor. »Gott grüß euch, Reinhard, mein Lieber. Saget mir doch, wie ist's euch gegangen? Was habt ihr erfahren? liebes Weib. Schon war ich verurteilt, gefangen, gebunden. Aber der König bezeigte sich gnädig, befreite mich wieder und ich zog als Pilger hinweg. Es blieben zu Bürgen Braun und Isegrim beide zurück. Dann hat mir der König Lampen zur Sühne gegeben. Und was wir nur wollen, geschieht ihm. Denn es sagte der König zuletzt mit gutem Bescheide, Lampe war es, der dich verriet. So hat er wahrhaftig große Strafe verdient und soll mir alles entgelten. Aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte, war verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Tor. Es fasste der Mörder bei dem Halse den Armen, der laut und grässlich um Hilfe schrie. Oh, helfet! Berlin! Ich bin verloren! Der Pilger bringt mich um! Doch schrie er nicht lange, denn Reineke hat ihm bald die Kehle zerbissen. Und so empfing er den Gastfreund. Kommt, ihr Kinder, und esst mir schnell, denn fett ist der Hase guten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum ersten Mal etwas Nütze. Der alberne Gag, ich hatte es ihm lange geschworen. Aber nun ist es vorbei, nun mag der Verräter verklagen. Reineke machte sich dran mit Weib und Kindern. Sie pflückten eilig dem Hasen das Fell und speisten mit gutem Behagen. Dank, sei König und Königin. Seht doch, wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl. Gott möge es ihnen belohnen. Esset nur. Greifet nur immer zu. Es reichet für diesmal. Alle werden mir satt. Um mehreres, denke ich, zu holen. Denn es müssen doch alle zuletzt die Zeche bezahlen, die sich an Reineke machen und ihm zu Schaden gedenken. Groß war die Angst um euch. Ich möchte fragen, wie seid ihr los und ledig geworden? Ich brauchte, mein liebes Frauchen, viele Stunden, wollte ich erzählen, wie fein ich den König umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ich leugne es euch nicht, es ist die Freundschaft nur dünne zwischen dem König und mir und wird nicht lange bestehen. Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber könnt ihr mich retten. Er folgt mir gewiss und sucht mich zu fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten. Ungehangen lässt er mich nicht. Wir müssen uns retten. Lasst uns nach Schwaben entfliehen. Dort kennt uns niemand, wir halten uns nach der Landesweise da selbst. Hilf Himmel, es findet süße Speise sich da und alles gut in die Fülle. Ach, das höre ich nicht gern, mein Gemahl. Was sollte das werden? Elend und fremd sind wir in jedem anderen Lande. Hier ist alles nach unserem Begehren. Hier bleibt ihr der Meister eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen denn so nötig? Fürwahr, um Ungewisses zu suchen, das Gewisse zu lassen, ist weder redlich noch rühmlich. Leben wir hier doch sicher genug. Wie stark ist die Feste! Überzog uns der König mit seinem Heere, belegte auch die Straßen mit Macht. Wir haben immer so viele Seitentore, so viele geheime Wege. Wir wollen glücklich entkommen. Ihr wisst es ja besser. Was soll ich es sagen? Uns mit Macht und Gewalt in seine Hände zu kriegen, viel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgnis. Aber dass ihr über das Meer zu gehen geschworen, das betrübt mich. Ich fasse mich kaum. Was könnte das werden? Liebe Frau, verzag nicht und merket, besser geschworen als verloren. So sagte mir einst ein Weiser im Beichtstuhl, ein gezwungener Eid bedeute wenig. Das kann mich keinen Katzenschwanz hindern, ich meine den Eid, versteht nur. Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen, ich bleibe zu Hause. Wenig hab ich für wahr in Rom zu suchen. Und hätte ich 10 Eide geschworen, so wollte ich Jerusalem nimmer sehen. Ich bleibe bei euch und habe es freilich bequemer. In anderen Orten finde ich es nicht besser, als ich es habe. Ungeduldig begann Berlün am Tore zu schmälen. Lampe, wollt ihr nicht fort? So kommt doch, lasset uns gehen. Reineke hört es und eilte hinaus und sagte, mein Lieber, Lampe bittet euch sehr, ihm zu vergeben. Er freut sich drin mit seiner Frau Muhme. Das werdet ihr, sagt er, ihm gönnen. Geht sachte voraus, denn Ermelin, seine Frau Muhme, lässt ihn so bald nicht hinweg. Ihr werdet die Freude nicht stören. Nehmt's nicht für übel. Ich hörte schreien. Was war es? Lampen hört ich. Er rief mir, Berlin, zu Hilfe, zu Hilfe. Habt ihr ihm etwas Übels getan? Sprach ich doch von meiner Wallfahrt. Da wollte mein Weib darüber völlig verzweifeln. Es befiel sie ein tödlicher Schrecken. Sie lag uns in Ohnmacht. Lampe sah das und fürchtete sich. Und in der Verwirrung rief er, helfet, Berlin, Berlin. O, säumet nicht lange, meine Muhme wird mir gewiss nicht wieder lebendig. So viel weiß ich gewiss. Er hat ängstlich um Hilfe gerufen. Nicht ein Härchen ist ihm verletzt. Das schwöre ich euch heilig. Lieber möchte mir selbst als Lampen was Böses begegnen. Höret, mein lieber Neffe Berlin, es bat mich der König gestern, käme ich nach Hause, da sollte ich in einigen Briefen über wichtige Sachen ihm meine Gedanken vermelden. Lieber Neffe, nehmet sie mit, ich habe sie fertig. Schöne Dinge sage ich darin und rate ihm das Klügste. Lieber Reinhard, das tue ich gerne. Ihr müsst nur die Briefe wohl verwahren. Es fehlt, sie einzustecken, ein Täschchen. Wenn ich die Siegel zerbreche, das würde mir übel bekommen. Lieber Berlin, ja, das weiß ich zu machen. Ich denke, das Ränzel, das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben sich schicken. Es ist dicht und stark, darin verwahre ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen. Alles das glaubte der Widder Berlün. Da eilte der andere wieder ins Haus, das Ränzel ergriff er und steckte behende Lampens Haupt des Ermordeten drein und dachte daneben, wie er dem armen Berlün die Tasche zu öffnen verwehrte. Und er sagte, wie er herauskam, hänget das Ränzel nur um den Hals und lasst euch, mein Neffe, nicht etwa gelüsten, in die Briefe zu sehen. Es wäre schändliche Neugier. Selbst das Ränzel öffnet mir nicht. Ich habe den Knoten künstlich geknüpft. Ich pflege das so in wichtigen Dingen zwischen dem König und mir. Und findet der König die Riemen so verschlungen, wie er gewohnt ist, so werdet ihr Gnade und Geschenke verdienen. Als zuverlässiger Bote. Ja, sobald ihr den König erblickt und wollt noch in besseres Ansehen euch setzen bei ihm, so lasst ihn merken, als hättet ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen geraten, ja dem Schreiber geholfen. Es bringt euch Vorteil und Ehre. Lieber Reineke, Oheim und Herr, nun sehe ich, ihr liebt mich, wollt mich ehren. Habt Dank, so will ich denn gehen. Und er eilte fort. Um Mittag gelangte er nach Hofe. Als sie der König ersah und zugleich das Ränzel erblickte, staunte er. Saget, Berlin, von wannen kommt ihr? Und wo ist Reineke geblieben? Ihr traget das Ränzel? Er bat mich, mein König, euch zwei Briefe zu bringen. Wir haben sie beide zusammen ausgedacht. Ihr findet subtil die wichtigsten Sachen abgehandelt. Und was sie enthalten, das hab ich geraten. Hier im Ränzel finden sie sich. Er knüpfte den Knoten. Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten, der Notarius war und Schreiber des Königs. Auch nach Hinzen schickte der König. Er sollte dabei sein. Als nun der Biber mit Hinze seinem Gesellen den Knoten aufgelöset, zog er das Haupt des ermordeten Hasen mit Erstaunen hervor. Wo seht, das heiße ich mir Briefe. Dies ist Lampens Kopf. Es wird ihn niemand verkennen. Diesen Frevel bestrafe ich. Man soll es lange gedenken. Gar zu leicht vertraute ich dem Schelm und ließ ihn entkommen. Stattet ihn selbst als Pilger noch aus und ließ ihn von hinnen scheiden, als ging er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht alles aufgeheftet? Wie wusste er sich nicht der Königin Vorwort leicht zu gewinnen? Sie hat mich beredet. Nun ist er entkommen. Aber ich werde der Letzte nicht sein, den es bitter gereute Frauenrat befolget zu haben. Und lassen wir länger ungestraft den Bösewicht laufen. Wir müssen uns schämen. Ehre bringt es mir nicht, dass ich den besten Baronen meines Hofes so übel begegnet. Sie liegen geschändet. Aber nun ist es zu spät. Und aller Rat ist vergebens. Und es erhob sich Lupardus, des Königs naher Verwandter. Trauert nicht länger. Was übels geschehen ist, lässt sich vergleichen. Geh mit dem Bären, dem Wolfe, der Wölfin zur Sühne den Widder. Denn es bekannte Berlin gar offen und kecklich, er habe Lampens Tod geraten. Das mag er nun wieder bezahlen. Also war die Sühne beschlossen. Sie musste der Widder mit dem Halse bezahlen. Und alle seine Verwandten werden noch heute verfolgt von Isegrims mächtiger Sippschaft. So begann der ewige Hass. Nun fahren die Wölfe ohne Scheu und Scham auf Lämmer und Schafe zu wüten fort. Sie glauben, das Recht auf ihrer Seite zu haben. Keines verschonet ihr Grimm. Sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims Willen und ihnen zu ehren, ließ der König den Hof 12 Tage verlängern. Er wollte öffentlich zeigen, wie ernst es ihm sei, die Herren zu versöhnen. Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet. Manche Ritter kamen dahin. Den sämtlichen Tieren folgten unzählige Vögel und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihre Leiden vergaßen. Da ergötzte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals nur beisammen gewesen. Trompeten und Pauken erklangen und den Hoftanz führte man auf mit guten Manieren. Jedoch der Dachs entfernte sich heimlich und eilte Reineken aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen. So erreichte er das Schloss und Reineken fand er im Freien sitzen. Er hatte sich erst 2 junge Tauben gefangen. Seid mir, Neffe, willkommen vor allen meines Geschlechtes. Warum lauft ihr so sehr, ihr keuchet? Bringt ihr was Neues? Ich grüße euch, Herr Oheim. Die Zeitung, die ich vermelde, klinget nicht tröstlich. Ihr seht, ich komme in Ängsten gelaufen. Leben und Gut ist alles verloren. Ich habe des Königs Zorn gesehen. Er schwört, euch zu fahen und schändlich zu töten. Allen hat er befohlen, am 6. Tage gewaffnet hier zu erscheinen, mit Bogen und Schwert, mit Büchsen und Wagen. Alles fällt nun über euch her. Bedenkt euch in Zeiten. Weiter nichts, teuerster Neffe. Das ficht mich nun alles keinen Pfifferling an. Und hätte der König mit seinem ganzen Rate doppelt und dreifach gelobt und geschworen, komme ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie raten und raten und wissen es nimmer zu treffen. Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig von der Hausfrau empfangen. Sie brachte, was sie nur hatte. Und man teilte die Tauben. Man fand sie schmackhaft. Und jedes speiste seinen Teil. Ich finde es seltsam. Ihr wagt es, wieder nach Hofe zu gehen, wo euer so übel gedacht wird? Lasst mich nur. Wartet es ab. Ihr seht, mein Liebchen, ist es immer nur möglich, in 5, 6 Tagen mich wieder. Seid ihr genötigt? Ich sehe es nicht ein. Bedenkt das Vergangene. Seid nur gelassen. Es findet sich alles. Der zornige König, wenn er mich hört, verändert den Sinn. Es frommt mir am Ende. Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse. War er nach Hofe gelangt. Doch als er die vielen Feinde beisammen erblickte, wie sie alle standen und alle sich zu rächen begehrten und ihm am Leben zu strafen, fiel ihm der Mut. Er zweifelte nun. Doch ging er mit Kühnheit gerade durch alle Baronen und Grimbart ging ihm zur Seite. Sie gelangten zum Throne des Königs und dieser blickt furchtbar. Seid nicht furchtsam, Reinecke, diesmal. Gedenket, dem Blöden wird das Glück nicht zuteil. Der Kühne sucht die Gefahr auf und erfreut sich mit ihr. Sie hilft ihm wieder entkommen. Alles kam und drängte sich nun. Ein jeglicher musste Reineckens Kühnheit bewundern. Es wünscht ihn jeder zu hören. Reinecke, Bösewicht, schweige lieber. Für diesmal erretten deine losen Worte dich nicht. Sie helfen nicht länger. Und ich hoffte Besserung von dir. Nun sehe ich zum Anfang, wie du Lampen gemordet. Es musste Berlin dir zum Boten dienen. Der brachte das Haupt im Ränzel getragen und sagte öffentlich aus, er bringe mir Briefe, die ihr zusammen ausgedacht und geschrieben. Er habe das Beste geraten. Und im Ränzel fand ich das Haupt, nicht mehr und nicht minder. Mir zum Hohne tatet ihr das. Berlinen behielt ich gleich zum Pfande, sein Leben verlor er. Nun geht es an deines. Was höre ich? Was muss ich hören? Ist Lampe tot? Und Berlin finde ich nicht mehr. Was wird nun aus mir? Oh, wäre ich gestorben. Ach, mit beiden geht mir ein Schatz, der größte verloren. Denn ich sandte euch durch sie Kleinode, welche nicht besser über der Erde sich finden. Wer sollte glauben, der Widder würde Lampen ermorden und euch der Schätze berauben? Hüte sich einer, wo niemand Gefahr und Tücke vermutet. Zornig hörte der König nicht aus, was Reinecke sagte, wandte sich weg nach seinem Gemach und hatte nicht deutlich Reineckes Rede vernommen. Er dacht, ihm am Leben zu strafen. Und er fand die Königin eben in seinem Gemache mit Frau Rückenau stehen. Es war diese Äffin besonders König und Königin lieb. Das sollte Reineken helfen. Unterrichtet war sie und klug und wusste zu reden. Wo sie erschien, sah jeder auf sie und ehrte sie höchlich. Diese merkte des Königs Verdruss. Verstattet ein Wort mir. Wenn ihr, gnädiger Herr, auf meine Bitte zuweilen höret, gereut es euch nie. Und ihr vergabt mir die Kühnheit, wenn ihr zürntet, ein Wort gelinder Meinung zu sagen. Seid auch diesmal geneigt, mich anzuhören. Betrifft es doch mein eigenes Geschlecht. Wer kann die seinen verleugnen? Reinecke, wie er auch sei, ist mein Verwandter. Und soll ich, wie sein Betragen mir scheint, aufrichtig bekennen? Ich denke, da er dem Rechte sich stellt, von seiner Sache das Beste. Aber kann es euch wundern, dass ich dem Reinecke Gram bin? Gnädigster Herr und König, vergebt mir. Ich kann es nicht bergen. Sein Geschlecht ist edel und groß. Das mögt ihr bedenken. Ferner mögt ihr bedenken, es sind gar viele den Affen und den Füchsen verwandt, die euch am besten beraten. Da erhob sich der König herauszutreten. Es stunden alle zusammen und warteten sein. Er sah in dem Kreise viele von Reineckens nächsten Verwandten. Sie waren gekommen, ihren Vetter zu schützen. Sie wären schwerlich zu nennen. Und er sah das große Geschlecht. Er sah auf der anderen Seite Reineckens Feinde. Es schien der Hof sich zu teilen. So höre mich, Reinecke. Kannst du solchen Frevel entschuldigen? Mich zu höhnen, tatest du das? Ich habe den einen schon bestraft. Es büßte Berlin. Erwarte das Gleiche. Weh mir, edler König und Herr, nun bin ich verloren. Denn der Verräter Berlüne unterschlug mir die größten Schätze. Kein Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ließen Sie sich doch wieder erforschen. Allein ich befürchte, niemand findet sie mehr. Ach, ach! Wer wollte verzweifeln? Sind sie nur über der Erde, so ist noch Hoffnung zu schöpfen. Früh und späte wollen wir gehen und Laien und Pfaffen emsig fragen. Doch zeiget uns an, wie waren die Schätze? Lasst mich, edelster Fürst, vor meinen Freunden erzählen, was euch alles von mir an köstlichen Dingen bestimmt war. Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an und schwindle nicht wieder und kürze die Worte. Glück und Ehre sind hin. Das erste köstliche Kleinod war ein Ring. Ich gab ihn Berlünen aus Golde gebildet. Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kehret, standen Lettern gegraben und eingeschmolzen. Es waren drei hebräische Worte von ganz besonderer Deutung. Viele Kräfte hatte der Stein, er heilte die Kranken. Wer ihn berührte, fühlte sich frei von allen Gebrechen, aller Bedrängnis. Nur ließ sich der Tod allein nicht bezwingen. Ach, solches köstlichen Ringes war ich nicht wert, ich wusste es recht wohl. Er sollte dem einen, der von allen der Edelste bleibt, dem König gehören. Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Vermögen, und ich hoffte, sein Leben vor allem Übel zu schützen. Ferner sollte weder Berlin der Königin goldene Kämme und Spiegel verehren, damit sie meiner gedächte. Alles gebe ich euch gern und eurer Königin. Sei es wenig oder auch viel, euch sei das meiste von allem. Herr, es ist wahr. Man hat mich verklagt. Ich werde nicht weichen. Denn ich muss nun hindurch. Und also sei es gesprochen, ist hier einer, der glaubt zu beweisen, so komm er mit Zeugen, halte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande sein Vermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlöre, und ich setze das Gleiche dagegen. So hat es zu Rechte stets gegolten, so halte man es noch. Ich darf es verlangen! Wie es auch sei, er darf es verlangen. Am Wege des Rechtes will und kann ich nicht schmälern. Ich habe es auch niemals gelitten. Was mich selber betrifft, vergebe ich Reineken alles, denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Fällen. Aber hat jemand weiter zu klagen? Wir wollen ihn hören. Edelster König, gnädiger Herr, ich danke zum Besten. Jeden hört ihr und jeder genießt die Wohltat des Rechtes. Aber Isegrim konnte sich länger nicht halten und knirschend sprach er: Gnädiger Herr, so glaubt ihr wieder dem Diebe, der euch zwei- und dreifach belog? Wen soll das nicht wundern? Seht ihr nicht, dass der Schelm euch betrügt und uns alle beschädigt? Recht jedoch bleibt Recht. Wer es hat, das zeigt sich am Ende. Trotzig, Reineke, tretet ihr auf, so mögt ihr es haben. Kämpfen wollen wir gegeneinander. Da wird es sich finden, wie sich die Sache entscheidet. Das geht um Vermögen und Leben. Groß ist er, ich aber bin klein. Und würde es mir diesmal etwa misslingen, so hätten mir alle die listigen Streiche wenig geholfen. Na, warten wir's ab. Denn wenn ich's bedenke, bin ich im Vorteil, verlor er ja schon die vordersten Klauen. Ist der Tor nicht kühler geworden, so soll er am Ende seinen Willen nicht haben. Es koste, was es auch wolle. Isegrim! Nun, ich wage es mit euch und werde nicht wanken. Lange wünschte ich mir das. Hier ist mein Handschuh dagegen. So empfing der König die Pfänder. Es reichten sie beide kühnlich. Ihr beiden, ihr sollt mir Bürgen bestellen, dass ihr morgen zum Kampfe nicht fehlt. Denn beide Parteien finde ich verworren. Wer mag die Reden alle verstehen? Isegrims Bürgen wurden sogleich der Bär und der Kater, Braun und Hinze. Für Reineken aber verbürgten sich gleichfalls Vetter Moneke, Sohn von Mertenaffe, und Grimbart. Reineke, viel lieber Vetter und Freund, nun bleibet gelassen, klug von Sinnen. Es lehrte mein Mann, der jetzo nach Rom ist, euer Oheim, mich einst ein Gebet. Ich will es bei Zeiten über euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, vergelt es euch Gott, ich danke von Herzen, ich gedenke es euch wieder. Doch muss mir immer am meisten meiner Sache Gerechtigkeit helfen und meine Gewandtheit. Reinekens Freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten seine Grillen durch muntere Gespräche. Frau Rückenau aber war vor allem besorgt und geschäftig. Sie ließ ihm die Haare zwischen Kopf und Schwanz und Brust und Bauche rasieren und ihn mit Fett und Öl bestreichen. Es zeigte sich aber Reineke fett und rund und wohl zu Fuße. So höret bitt euch den Rat verständiger Freunde. Das hilft euch am besten. Trinket nur brav und haltet das Wasser. Und kommt ihr des Morgens in den Kreis, so macht es gescheit. Benetzet den rauen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen. Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kommt euch zustatten und ihn hindert es sehr. Auch müsst ihr anfangs euch furchtsam stellen und gegen den Wind mit flüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf dass ihr die Augen ihm mit Unrat und Sande verschließt. Dann springet zur Seite, passt auf jede Bewegung. Und wenn er die Augen sich auswischt, nehmt des Vorteils Gewahr und salbt ihm aufs Neue die Augen mit dem ätzenden Wasser, damit er völlig verblinde, nicht mehr wisse, wo aus noch ein und der Sieg euch verbleibe. Lieber Neffe, schlaft nur ein wenig. Wir wollen euch wecken, wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte über euch lesen, von welchen ich sprach, auf dass ich euch stärke. Ne crest ne gibeul geit, sum namte flit nudna mein Tedax. Nun Glück auf! Nun seid ihr verwahrt! Nun legt euch schlafen! Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf, es schmeckte das Frühstück und das Trinken dazu. Dann ging mit seinen Verwandten Reineke in den Kreis auf dem Sand. Da sollte man kämpfen. Als der König Reineken sah, wie dieser am Kreise glatt geschoren sich zeigte, mit Öl und schlüpfrigem Fette über und über gesalbt, da lacht er über die Maßen. Fuchs, wer lehrte dich das? Also mag man doch billig Reineke Fuchs dich heißen. Du bist beständig der Lose. Aller Orten kennst du ein Loch und weißt dir zu helfen. Reineke neigte sich tief vor dem Könige, neigte besonders vor der Königin sich und kam mit mutigen Sprüngen in den Kreis. Da hatte der Wolf mit seinen Verwandten schon sich gefunden. Sie wünschten dem Fuchs ein schmähliches Ende. Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynx und Lupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten nun die Heiligen hervor. Und beide Kämpfer beschwuren Wolf und Fuchs mit Bedacht die zu behauptende Sache. Isegrim schwört mit heftigen Worten und drohenden Blicken. Ich schwöre, dass Reineke ein Verräter ist. Reineke sei ein Verräter. Ein Dieb. Ein Mörder. Er ist aller Missetat schuldig. Er wurde bei Gewalttat und Ehebruch ertappt. Er sei auf Gewalt und Ehebruch getreten. Er hat sich in jeder Sache als falsch erwiesen. Falsch in jeglicher Sache? Dafür setze ich mein Leben zum Pfande. Das gelte Leben um Leben. Reineke schwört zur Stelle dagegen. Ich schwöre, dass mir keins dieser Verbrechen bewusst ist. Er sei sich keiner dieser Verbrechen bewusst. Isegrim lügt. Und Isegrim lüge? Er lügt immer. Wie immer? Er schwört falsch. Er schwöre falsch? Er schwört immer falsch. Wie gewöhnlich? Aber es wird ihm nicht gelingen. Doch soll es ihm nimmer gelingen, diesmal am wenigsten. Seine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten diesmal. Und es sagten die Wärter des Kreises, ein jeglicher tue, was er schuldig zu tun ist. Das Recht wird bald sich ergeben. Groß und klein verließen den Kreis, die beiden alleine drin zu verschließen. Merkt, was ich euch sagte. Vergesst nicht, meinem Rate zu folgen. Getrost. Ich werde der Kühnheit und der List auch jetzt nicht vergessen. Ich hoffe, ihn zu schänden. Isegrim zeigt sich wild und grimmig. Er recket die Tatzen, kommt daher mit offenem Maul und gewaltigen Sprüngen. Reineke, leichter als er, entspringt dem stürmenden Gegner und benetzt nun behende den rauen Wedel mit seinem ätzenden Wasser und schleift ihn im Staube, mit Sand ihn zu füllen. Isegrim denkt, nun habe er ihn schon. Da schlägt der Lose über die Augen den Schwanz und Hören und Sehen vergeht ihm. Nachdem er dem Gegner so die Augen gesalbt, entspringt er seitwärts und stellt nun gegen den Wind sich, rührt den Sand auf und jagt jetzt des Staubes viel in die Augen des Wolfs, der sich mit Reiben und Wischen hastig und übel benimmt und seine Schmerzen vermehrt nur. Reineke Fuchs weiß dagegen geschickt, den Wedel zu führen, seinen Gegner aufs Neue zu treffen und gänzlich zu blenden. Übel bekommt es dem Wolfe. Denn seinen Vorteil benutzt nun eifrig der Fuchs. Sobald er die schmerzlich tränenden Augen seines Feindes erblickt hat, beginnt er mit heftigen Sprüngen, mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu stürmen, zu kratzen, zu beißen und immer die Augen ihm wieder zu salben. Halb von Sinnen tappt nun der Wolf. Ihr werdet für diesmal nicht aus meinen Händen entrinnen. Ihr müsstet mit Bitten mich versöhnen. Da schont ich euch wohl und ließ euch das Leben. Und schon hat er den Gegner fest an der Kehle gepackt und hofft, ihn also zu zwingen. Isegrim aber bewegt sich nun grimmig, mit zwei Zügen reißt er sich los, doch Reineke greift ihm ins Gesicht, verwundet ihn hart und reißt ihm ein Auge aus dem Kopfe. Es rinnt ihm das Blut die Nase auf. Isegrim, seht, so wollte ich es haben, so ist es gelungen. Blutend verzagt nun der Wolf. Nein, sein verlorenes Auge macht ihn rasend, er springt vergessend Wunden und Schmerzen gegen Reineke los und drückt ihn nieder zu Boden. Übel ist jetzt so der Fuchs dran. Und wenig hilft ihm die Klugheit. Einen der vorderen Füße, die er als Hände gebraucht hat, fasst ihm Isegrim schnell und hält ihn zwischen den Zähnen. Eine Stunde, Dieb, ist gekommen. Weh dir nun. Du hast mir so viel Übel getan. Mich belogen, das Auge geblendet. Aber du sollst nicht entgehen. Ergib dich, oder ich beiße. Reineke liegt bekümmert am Boden und denke tausend Gedanken. Nun geht es mir schlimm. Oh weh, was soll ich beginnen? Gebe ich mich nicht, so bringt er mich um. Und wenn ich mich gebe, bin ich auf ewig beschimpft. Oh, ich verdiene die Strafe, denn ich habe ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt. Lieber Oheim, teurer Verwandter, ich werde mit Freuden euer Lehnsmann sogleich mit allem, was ich besitze. Gerne gehe ich als Pilger für euch zum heiligen Grab, in das heilige Land, in alle Kirchen und bringe Ablass genug von dannen zurück. Es gereicht derselbe eurer Seele zu Nutzen. Und soll für Vater und Mutter übrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben sich dieser Wohltat erfreuen. Wer ist nicht ihrer bedürftig? Ich verehre euch, als wärt ihr der Papst und schwöre den teuren heiligen Eid, von jetzt auf alle künftigen Zeiten ganz der eure zu sein, mit allen meinen Verwandten. Alle sollen euch dienen zu jeder Stunde, so schwöre ich. Wenig Schaden habt ihr gelitten. Und wenn aus Versehen euer Auge verletzt ist, so bin ich herzlich bekümmert. Doch das Beste bleibt mir dabei. Ich kenne das Mittel, euch zu heilen. Und teile ich euch's mit, ihr werdet mir's danken. Und bliebe das Auge gleich weg. Und seid ihr sonst nur genesen, ist es euch immer bequem? Ihr habet, legt euch schlafen, nur ein Fenster zu schließen. Wir anderen bemühen uns doppelt. Das ist unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, euch betrogen, wo ich gekommen. Ich will's offen bekennen. Falscher Fuchs, Verleumder und Dieb, wie wärst du so gern wieder los? Doch wäre die Welt von Golde geschaffen und du bötest sie mir in deinen Nöten, ich schwörte dich lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen, falscher Geselle, das kostet dein Leben. Indessen hat der Reineke zwischen die Schenkel des Gegners die andere Tatze geschoben. Bei den empfindlichsten Teilen greift er denselben an und ruckt nun, zerrt ihn grausam. Ich sage nicht mehr. Erbärmlich zu schreien und zu heulen beginnt jetzt der Wolf mit offenem Munde. Reineke zieht die Tatze behend aus den klemmenden Zähnen, hält mit beiden den Wolf nun immer fester und fester, kneipt und zieht. Da heult der Wolf auf und schreit so gewaltig, dass er Blut zu speien beginnt. Es bricht ihm vor Schmerzen durch seine Zotten der Schweiß. Das freut den Fuchs nun. Große Pein kommt über den Wolf, er gibt sich verloren. Blut rinnt über sein Haupt aus seinen Augen. Jetzt stürzt er nieder, betäubt. Es würde der Fuchs des Goldes die Fülle für diesen Augenblick nicht nehmen. So hält er ihn immer fest und schleppt ihn und zieht ihn, dass alle das Elend sehen, und kneipt und drückt und beißt und klauet den Armen, der mit dumpfem Geheul im Staub und eigenem Unrat sich mit Zuckungen wälzt. Seine Freunde jammern verzweifelt und sie bitten den König aufzuheben den Kampf. Dieser aber entscheidet: Sobald euch allen bedünket, allen lieb ist, dass es geschehe, so bin ich's zufrieden. Und der König gebietet, die beiden Wärter des Kreises, Lynx und Lupardus, sollen zu beiden Kämpfern hineingehen. Und sie treten darauf in die Schranken und sprechen dem Sieger Reineke zu, es sei nun genug, es wünsche der König aufzuheben den Kampf. Gerne folge ich dem Willen des Königs. Und was sich gebühret, tue ich gern. Ich habe gesiegt und schönes verlange ich nichts zu erleben. Es gönne mir nur der König das eine, dass ich meine Freunde befrage. Da rufen die Freunde Reinekens alle, es dünket uns gut, den Willen des Königs gleich zu erfüllen. In der Welt geht's immer so zu. Dem Glücklichen sagt man, bleibet lange gesund, er findet Freunde die Menge, aber wem es übel gerät, der mag sich gedulden. Ebenso findet sich's hier. Ein jeglicher will nun der Nächste neben dem Sieger sich blähen. Die einen flöten und andere singen, blasen Posaunen und schlagen Pauken dazwischen. Also gehen sie hin mit großem Getümmel, vor allem Reinecke mit den Wärtern des Kreises. Und so gelangen sie zum Throne des Königs. Da kniet jetzt Reinecke nieder. Aufstehen heißt ihn der König und sagt vor alle den Herren: Euren Tag bewahrtet ihr wohl. Ihr habet mit Ehren eure Sache vollführt. Deswegen spreche ich euch ledig, alle Strafe hebet sich auf. Ich werde darüber nächstens sprechen im Rat mit meinen Edeln, sobald nur Isegrim wieder geheilt ist. Für heute schließe ich die Sache. Wie es dem Wolf indessen erging? Man untersuchte die Wunden, zählte 26. Es kamen viele Chirurgen, die sogleich ihn verbanden und heilende Tropfen ihm reichten. Alle Glieder waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls Kraut ins Ohr. Er nieste gewaltig von vornen und hinten, legten ihn sorglich zu Bette. Da schlief er, aber nicht lange, wachte verworren und kümmerte sich. Die Schande, die Schmerzen setzten ihm zu. Er jammerte laut und schien zu verzweifeln. Sorglich wartete Gieremund sein, mit traurigem Mute sah den leidenden Mann. Er konnte es niemals verwinden, raste vor Schmerz, der Schaden war groß und traurig die Folgen. Reinigen aber behagte das wohl. Er schwatzte vergnüglich seinen Freunden was vor und hörte sich preisen und loben. Hohen Mutes schied er von dannen. Der gnädige König sandte Geleite mit ihm und grüßte ihn freundlich zum Abschied. Kommt bald wieder, ich kann euch am Hofe nicht entbehren. Und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet, so wird niemand über euch gehen. Ich werde die Klagen über euch weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kanzler des Reiches. Es sei euch also mein Siegel befohlen, und was ihr tut und schreibet, bleibe getan und geschrieben. Hochgeehrt ist Reinecke nun, vor allen begünstigt. Was er rät und beschließt, befolgt man, zu Frommen und Schaden. Manche seines Gelichters verstehen dieselbigen Künste. Rote Bärte tragen nicht alle, doch sind sie geborgen. Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Böse vom Guten sondern möget und schätzen die Weisheit, damit auch die Hörer dieses Gesanges vom Laufe der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben. Und also endigt sich unser Gedicht von Reineckes Wesen und Taten. Uns verhelfe der Herr zur ewigen Herrlichkeit. Amen. Sie hörten den zweiten Teil von Reinecke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe mit Wolfgang Liebeneiner, Hans-Georg Laubenthal, Anita May, Peter Lühr, Volker von Kollande und vielen anderen. Die Regie führte Wolfgang Liebeneiner. Das war eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1963.